Der Tempel, wie der Meister ihn nannte, befand sich in einem heiligen Berg an irgendeinem Ort der Welt, sicherlich im Orient, im Himalaya. Auf jeden Fall wurde uns versichert, dass er sich innerhalb der Erde befindet, was für mich im Laufe der Zeit größte Wichtigkeit erlangte. 10 Jahre später, als ich in Indien vor den Toren Tibets in Kalimpong suchte, begegnete ich einem Fremden, der auch in jenen Höhen auf der Suche war. Ich fragte ihn, ob er von dem Orden gehört hätte. Fast ein Jahr darauf erhielt ich von ihm einen Brief im alten Delhi. Er enthüllte mir darin, dass seine Nachforschungen ergeben hätten, dass der Orden einen mysteriösen Eingriff in die kürzlich und vorhergegangenen politischen Ereignisse der Welt vorgenommen hat. Mehr teilte er mir nicht mit und fügte noch hinzu, dass er mich nur persönlich weiter informieren könne. Allein die Tatsache, von den Brahmanen geführt zu werden, zeigt uns die Bedeutung des Ordens an. Der Brahmanismus gehört einer der beiden ersten Kasten des Hinduismus an, der priesterlichen. Er ist der Hüter der alten Wissenschaften und der Weisheit der Veden. Vor dem großen Krieg der Mahabharata mussten die beiden hauptsächlichsten Kasten, die Sastriya und die brahmanische, in Indien wie im Iran eine einzige gebildet haben. Das heißt, dass der König zugleich Priester war, wie in Ägypten. Die weiseste Organisation, die auf Erden existiert hat seit dem Verschwinden Hyperboreas, ist die der Indo-Arier, die in Kasten aufgeteilt war. Ihre Beschreibung findet man im Gesetzbuch des Manu, die Nietzsche bewunderte. Das Wort Kaste, Erfindung irgendeines portugiesischen Seemannes, ist in Wirklichkeit Varna, das in Sanskrit Farbe bedeutet. Das soll heißen, die Arier, die Indien nach der katastrophalen Zerstörung der Zivilisation der Gobi erobert haben, schufen, um sich nicht mit den eingeborenen farbigen Völkern des indischen Subkontinents, den Kindern der irdischen, zu vermischen, das Varna-System, in welchem die Farbe das Wichtigste war, die Bewahrung der blau-weißen, hyperboreischen, arischen Farben der Zweimalgeborenen. Es handelte sich darum, das Blut reinzuhalten, das Gedächtnis des Blutes, durch welches die Verbindung mit den göttlichen, hyperboreischen, polaren Vorfahren bewahrt blieb. Der hinduistische Politiker und Schriftsteller Lokamanya Bal Gangadhar Tilak gibt in seinem Werk »The Arctic Home in the Vedas«, das arktische Heim in den Veden, die in den alten und heiligen vedischen Texten vorhandenen Beweise bekannt, dass das ursprüngliche Heim der Arier der Nordpol war. Das heißt, die Nachbildung in einem materiellen Kontinent dessen, was die Griechen Hyperborea, jenseits des Gottes Boreas, der Kälte und des Sturmes nannten. Die orientalischen Legenden von den geheimen Städten des Himalaya, Akardi in Tibet, Agartha in Indien, auch Shambhala oder Shambhala, erzählen, dass diese im Innern des Berges gebaut worden seien, nach der großen Katastrophe, die die Zivilisation der Gobi zerstört hatte, nach dem Verschwinden des polaren Kontinents von Paradesha und Thule. Die subpolare Nachbildung dieser verzauberten Städte würde sich in der Stadt der Cäsaren, in den Anden, in Paititi, in Elelin, in Trapalanda befinden. Wir wissen bereits, dass die Legende eine uralte, auch archetypische Erinnerung ist, die auf irgendeine Weise ihre Verwirklichung auf der äußeren Erde wie in der Seele erfahren wird. Das Troja Homers zeigt uns dies. Dort, im Innern, an einem jener geheimen Orte, werden sich unsere Brahmanen befinden. Der Meister versicherte uns, dass die inneren Zellen des Tempels sowie der große Zeremoniensaal von dem weißen Licht beleuchtet würden, das aber kein elektrisches Licht sei. Von Brahmanen zu sprechen, bedeutet Rasse in dem Sinne, den wir ihr hier gegeben haben. Es ist daher nicht zu verwundern, dass mein Meister und alle seine Krieger auf Seiten des esoterischen Hitlerismus stehen. Denn jene Brahmanen, die den Orden leiteten, mussten Arier sein. Ein Brahmane kann nichts anderes sein. Ein reiner Brahmane der Ursprünge. Schon Saint-Yves de Alvèdre bezieht sich zu Anfang dieses Jahrhunderts in seinem Werk »Indiens Mission« auf einen von Brahmanen geleiteten mysteriösen universalen Orden. Der Orden gelangte nach Chile durch einen Deutschen auch zu Anfang dieses Jahrhunderts. Er war es, der den Meister einweihte. So ist Deutschland ganz unmittelbar damit verbunden seit den Anfängen. Ein weiterer sinnvoller Zufall. Von allen esoterischen Mittelpunkten in der Zeit des Zweiten Weltkrieges sowie denjenigen, die heute aktuell sind, kenne ich keinen anderen, der so völlig Partei für das Hitler-Deutschland ergriffen hatte und noch ergreift. Alle anderen sind direkt oder indirekt vom Judentum gelenkt in Verbindung mit der Freimaurerei, im Osten wie im Westen. Nur der Orden des Meisters stand auf Seiten des arischen Führers und wird da auch bleiben. Im Vorkriegsdeutschland hat der Thule-Orden auch zur Schöpfung des Nazismus beigetragen. Es wird wohl eine wesentliche Verbindung in den Ursprüngen jenes deutschen Ordens mit dem unsrigen bestanden haben. Die Verbindungen, die zweifellos zwischen dem Hitlerismus und Tibet vorhanden waren, sind sehr mysteriös und konnten bis heute nicht ergründet werden. Zwischen Berchtesgaden und Lhasa war eine geistige Brücke gespannt worden. Den Beweis dafür finden wir in dem tragischen Schicksal des Tibet, das als unabhängige Nation nach der physischen Niederlage Deutschlands fällt. In einer von den Juden kontrollierten Welt kann die international gebilligte Zerstörung Tibets kein Zufall sein. Aufgrund gewisser Details und Anzeichen, die ich erkennen konnte, kann ich mir vorstellen, dass der deutsche Eingeweihte, der nach Chile gekommen und der Meister meines Meisters war, einen geheimen Kontakt zu dem Thule-Orden gehabt hat. Der Name Thule ist der jener mystischen Stadt, der Hauptstadt Hyperboreas. 400 Jahre vor unserem Zeitalter ist der griechische Geograph und Seefahrer Piteas Marsilia aufgebrochen, sie zu suchen. Er hat sie nicht erreichen können, denn der Erdteil und die Stadt waren in der sichtbaren Welt nicht mehr vorhanden. Doch Jason ist dort angekommen, und auf dem Ast einer heiligen Steineiche fand er das goldene Vlies. Es wurde ihm von der hyperboreischen Zauberin Medea überreicht. Mir wird Aloine es eines Tages überreichen.